Warte mal jetzt, was ist jetzt denn hier los? Es klingelt hier das Telefon, ich glaub's nicht. Wer ist das? Das gibt's doch jetzt nicht. Geh ran, ich will mit dir reden. Schneide ich gleich raus. Ich habe ja noch diesen Scratch-Effekt. Ich habe jetzt keine Zeit. Bin beschäftigt. Ich, überall musst du dir ein Schild umhängen hier. Do not disturb. Alles gut. Der neue Nachgedacht Entertainment und Hörspiel Podcast. Von und mit Jan und Sören. Herzlich willkommen zum verflixten siebten Nachgedacht Podcast. Der zweite heute mit meinem neuen Mitgeschäftsführer Sören. Er ist der Geschäftsführer. Das klingt gut. Ja, das klingt gut, ne? Sören ist wieder dabei. Das freut mich natürlich persönlich sehr, weil Sören natürlich auch, wie schon im letzten Podcast, eine ganze Menge Kompetenzen und Meinung mitbringt, was Entertainment und solche Sachen für diesen Podcast anbelangt. Und ich glaube, so nach dem Durchhören des letzten Podcasts, so glaube ich, ist das mit dem zweiten Sprecher eine richtig gute Idee und eine richtig gute Erweiterung auch und eine Bereicherung vor allem auch für den Podcast. Also mir hat es persönlich letztes Mal sehr gut gefallen. Ich hoffe dir auch. Ja, mir hat es sehr viel Spaß gemacht, auch beim Nachhinein nochmal hören. Das fand ich schon ganz amüsant. Ja, hast du dein Telefon denn leise gemacht? Mein Telefon ist leise, ja. Ich habe auch Flugmodus an, das sollte ja helfen. Ja, eigentlich schon. Ja, der Sören ist ein bisschen noch erkältet, den hat es irgendwie vorletzte Woche umgerissen und der hustet noch ein bisschen. Ja, ein bisschen Husten kommt zwischendurch noch durch, aber ich versuche rechtzeitig das Mikro zu muten, damit ich euch nicht so die Ohren voll huste. Ja, aber so schlimm ist es nicht, glaube ich. Ja, zwischendurch ist das schon recht grenzwertig. Ah ja, gut, okay. Jetzt hat's meine Frau gerade umgerissen, die Dörte, die ist, hatte gestern auch irgendwie Fieber und dann ging gar nicht. Das ging Donnerstagabend eigentlich schon los und ja, wie angeschossen, da freue ich mich natürlich auch, was mich in 10 Tagen erwartet, wenn ich mich dann angesteckt habe. Ja, genau. Das könnte passieren. Aber nicht viel rumreden. Wir haben ein paar Themen für euch heute wieder zusammengestellt. Es geht natürlich heute wieder um Entertainment und auch um Hörspiele. Entertainment natürlich vornehmlich erstmal aus dem Bereich Konsole. Da hat sich ein bisschen was getan, bei mir zumindest, was die PS4 anbelangt. Wir reden über Spiele, die wir angespielt haben, beziehungsweise Spiele, über die wir uns freuen, über die wir uns, was die Zukunft anbelangt, noch informiert haben, beziehungsweise was wir da noch euch erzählen wollen. Wir reden über auftauchende Probleme bei der PS4-Hardware, von der wir gehört haben, von der ich zumindest persönlich gehört habe, was den Controller anbelangt. Da war ich ein bisschen erschrocken. Ich habe das in anderen Gaming- und Videospiel-Podcasts gehört. Und wir reden über allgemein zugängliches Entertainment, nämlich wie Kino. Wir haben da einen Kinofilm im Auge, der jetzt rauskommt, demnächst am 24. Und der Sören hatte vielleicht noch weitere interessante Filme in diesem Monat. In dieser April, der ist gar nicht so langweilig, wie es im ersten Augenblick aussieht. Wir reden noch über ein Hörspiel, was bald erscheint. Aber zunächst wollen wir reden, glaube ich, Sören, über etwas, was hier im Bremer Raum ziemlich aktuell ist gerade, ne? Ja, es schlägt momentan ziemliche Wellen. Lass uns doch mal ein bisschen über die Fishtown-Pinguins reden. Hatten wir letztes Mal ja schon als Thema. Ja. Aktuelle Situation ist so, dass Bremerhaven in den Playoffs die Finalspiele erreicht hat. Und dort die Serie, also es wird ja gespielt Best of Seven, also wer zuerst die meisten von 7 Spielen, also 4 Spiele gewonnen hat, der ist dann Meister. Wer das zuerst geschafft hat, der darf sich dann glücklicherweise Meister nennen. Leider nicht aufsteigen, noch nicht, das sage ich gleich dazu. Aber in Bremerhaven ist absoluter Eishockey-Boom. absolut phänomenal, was da gerade los ist. Und das wirkt sich natürlich momentan extremst auf die Zuschauersituation aus, auf die wir oder auf die ich jetzt nochmal eben kurz eingehen möchte. Nämlich in die Halle von Bremerhaven passen momentan 4.254 Zuschauer. Wenn man jetzt mal grob schätzt, offiziellen Zahlen gibt es dazu nicht, gehe ich mal davon aus, dass so um die 1.000 Dauer- und Saisonkarten verkauft wurden. Krass. Für die nächste Saison schon? Nein, für diese Saison. Ach. Also für diese Saison. Das heißt, du hast noch ungefähr 3.000 Karten, ungefähr, die du verkaufen kannst. Okay. So, jetzt ist es so, in Playoffs ist ja immer relativ eng, weil du weißt gar nicht, welches Spiel du jetzt als nächstes spielst. Die ersten vier Spiele einer Runde sind relativ klar. Aber es heißt jetzt zum Beispiel, wenn Bremerhaven die ersten drei Spiele gewonnen hätte, sage ich jetzt mal so, dann wäre es so, dass, was weiß ich, samstags vielleicht nochmal Kartenverkauf wäre. Und Sonntag ist dann das nächste Spiel. Eieieiei. Die Spiele waren jeweils innerhalb von einer halben Stunde meist schon ausverkauft. Wir reden hier von Größenordnungen, die so ein Coldplay-Konzert ja nichts gegen. Also wirklich innerhalb von einer halben Stunde. Die Leute standen morgens um 4 Uhr oder eher vor der Geschäftsstelle mit Camping-Sitz, mit kleinem Grill, Kaffee, was weiß ich nicht alles, nur um an diese Karten zu kommen. Ja. Das Eishockey, zweite Bundesliga, darf man nicht vergessen. Ne? Hier wird nicht das iPhone gestartet, wo die Leute im Hamburg auf dem Jungfernstieg sitzen, nachts um 4, ne? Also, und sich damit Zelten und Kaffee und Bier irgendwie bedienen, sondern hier steht man für zweite Bundesliga Eishockey an. Richtig, und Eishockey in Norddeutschland. Also wenn das Ganze in Süddeutschland irgendwie wäre, dann wäre das Ganze ja noch ein bisschen anders wieder. Weil da ist Eishockey ja relativ normal, sag ich jetzt mal so. Ja, hier nicht so. Hast du in jedem Ort irgendwie Eishockey, da kommen auch viele Auswärtige und Gästefans. In Bremerhaven sind das ja überwiegend, bis auf vielleicht 50 Leute oder 100, sind das alles Leute aus der Umgebung. Und zwar von Cuxhaven bis Bremen. Also das, was da momentan abgeht, absolut phänomenal. Auch dann während des Spiels die Stimmung in der Halle. Lange nicht mehr sowas erlebt. Das ist gut so, ne? So, dass das Ganze, jetzt trägt sich natürlich auch die Halle selber, nicht finanziell unbedingt, aber die Halle, in der ich ja vor, ich glaube, zwei Monaten mal war, zu Besuch, da hatte ich das große Glück, mal euch da zu begleiten, oben im Medienteam, und hab dann da diese wunderbare Atmosphäre genossen. Wer das mal erleben möchte, was da abgeht in der Eishalle hier im Bremer Raum, beziehungsweise im norddeutschen Raum. Ich glaube, Hamburg ist noch ganz dick, ne? Mit Eishockey, ja. Die Freezers. Gut. Genau, die sind im Halbfinale rausgeflogen. So, aber das ist natürlich auch Großstadt. Ne? Wir reden hier, Bremerhaven ist ja irgendwie ein Stadtteil von Bremen, ne? Ja, kann man schon so sagen. Aber natürlich bringt das Ganze aber auch Probleme mit sich, weil wenn du überlegst, es passen 4.000 Leute rein, und letzte Woche oder sowas gab es eine News auf den Seiten, und ich weiß genau, dass das eigentlich bei jedem aktuellen Spiel so ist, 10.000 Karten sind nicht genug. Ah ja, krass. Das heißt, ne? Der Ansturm ist derzeit so wahnsinnig groß. Die Server von dem Ticket-System, was nicht über Eventim läuft, sondern über Nordwest-Ticket, die sind zusammengebrochen. Scheiße. Durch den Ansturm von den Eishockey-Leuten. Natürlich gibt es dann so Probleme wie, da kommen Leute in die Geschäftsstelle und nehmen 10 Karten mit oder 20 Karten mit oder wie auch immer. Das wirst du aber nicht verhindern können, weil erstens kann es sein, dass die für Freunde und Bekannte holen und so weiter. Das ist natürlich schwierig. Natürlich hast du auch ein paar schwarze Schafe dabei, die dann versuchen, diese Karten mit einem erheblichen Gewinn dort irgendwie rauszukriegen. Ja, deutlich. Ja, aber da muss man auch ganz klar sagen, da sind die Pinguine dran. Also die sind da hinterher. Und da ist sich selbst ein Geschäftsführer nicht zu schade zu, sich mit einem von diesen Verkäufern zu treffen und dem dann auch mal die Leviten zu lesen und sagen, hier, weißt du eigentlich, was du uns damit antust und wie auch immer. Die Karten hat er dann damals selbst zum überteuerten Preis gekauft und dann wurden die verlost. Also die sind da also schon regelrecht hinterher, auch diesen Schwarzmarktanteil irgendwie möglichst gering zu halten. Natürlich hast du auch diese Event-Fans dabei, sag ich mal, die sehen, oh, in Bremerhaven, ey, Finale, da muss ich jetzt mal unbedingt hin, Aber das ist ja vollkommen normal. Ich sag mal, wenn Werder Erster, Zweiter oder Dritter ist, dann ist das Stadion auch wesentlich voller, als wenn die auf dem Abstiegs- oder Relegationsplatz oder irgendwo im Mittelfeld sind. Ja, ist immer. Ne? Das ist Sport. Ja, das ist richtig. Wir haben gesprochen über die Zuschauer in Bremerhaven und über das Phänomen, dass wenn eine Mannschaft, so wie überall, glaube ich, in Deutschland und auf der Welt erfolgreich spielt, dann wollen das natürlich umso mehr Leute auch sehen und sich selbst ein Bild machen. Das ist so das Erste, so ging es mir ja auch, ne? Wenn das Stadion ausverkauft ist, mittlerweile kloppen sich die Leute um die Karten und das liegt natürlich einerseits sicherlich auch, kloppen sie sich um die Karten, umgangssprachlich gesagt, ne? Also liegt es natürlich an den Playoffs und am Finale jetzt, in dem sie sind, aber es liegt natürlich auch daran, an der öffentlichen Wahrnehmung und an der Tatsache, dass jeder mal sowas Erfolgreiches mal selber mit eigenen Augen sehen möchte. Unabhängig davon, glaube ich, ob es Eishockey ist oder nicht, weil es sich rumspricht einfach auch, ne? Und weil es mal super cool ist, da gewesen zu sein, aber es ist eine Riesenchance, finde ich, dass der REV so auf die Art und Weise, so mit dem Gesamtpaket guter Eishockey oder gutes Eishockey besser gesagt und super Halle, weil Halle ist auch super, Service super, Sound ist super, Licht ist super, alles ist prima, auf sich aufmerksam macht und vielleicht auch dauerhaft, ne? Ja, das stimmt. Und wenn man jetzt überlegt, dass sie heute mit ungefähr, ich glaube, 500 Leuten in einem Zug sitzen und zum vierten Spiel nach Bietigheim fahren, was mal eben auf die Schnelle auf die Beine gestellt wurde. Natürlich bedarf das etwas Planungszeit, aber da gab es dann auch wieder Probleme, dass dann der Veranstalter, der Zugführer quasi, die das Unternehmen, erst noch kurzfristig abgesagt haben. Dann haben die Fanbeauftragten noch kurzfristig einen neuen organisiert und das mal eben schnell, weil du weißt ja gar nicht vorher, ob du Finale spielst oder nicht. Ja. Das ist schon, also in Bremerhaven, Eishockey, absolut Wahnsinn, was da los ist. Ich find's toll. Also ich find's toll für die Pinguins, ich find's toll für die Stadt. Ich find's toll, dass man auch was hat, wo man wieder sagen kann, hier, guck mal, hier, das ist unsere Stadt, so, die spielen super, das ist irgendwie was Tolles, so. Das ist wie in Oldenburg damals gewesen mit den EWE Baskets, wo die da Deutscher Meister wurden im Basketball. Plötzlich rannte da auch jeder mit so einer Baskets-Geschichte rum, so, und gut, ich nicht, weil ich hab bis auf die Tatsache, dass ich das da ganz toll zum Wohnen fand, irgendwie keinen persönlichen Bezug zu Oldenburg gehabt, ne, außer dass ich da gewohnt habe, aber keine Vergangenheit oder was, dass ich sagen kann, ich bin da irgendwie geboren und ich fühle mich da besonders inhaltlich auch verbunden. Ja. So, ich finde es für Bremerhaven einfach ganz gut gerade. So, die Phase sollte man, glaube ich, auch genießen. Ich wünsche es den Leuten wirklich, dass es länger auch anhält. Muss ich sagen. Ich würde mich drüber freuen. Also dadurch, dass ich ja relativ, also meistens da bin, würde mich das natürlich auch dementsprechend freuen. Wie steht's im Playoff? Im Finale jetzt? Wie ist die? Also die Situation ist jetzt so, dass Bremerhaven die Serie gerade mit 2-1 anführt. Das heißt, das erste Heimspiel hat Bremerhaven gewonnen, das Auswärtsspiel darauf hat Bremerhaven verloren und jetzt das Heimspiel haben sie wieder gewonnen. Jetzt fahren sie heute gerade nach Bietigheim. Sollten sie heute gewinnen, könnten sie theoretisch an Ostermontag Meister werden. Und zwar zu Hause, ne? Und zwar zu Hause. Ich gehe aber persönlich davon aus, dass die Serie über 7 Spiele gehen wird. Dafür sind die Spiele relativ zu eng. Also es wird nicht so eindeutig sein. Von daher denke ich mal, dass es nicht diesen Montag wird, sondern eher nächsten Sonntag und dann auch wieder zu Hause. Nur so meine Einschätzung dazu, ne? Ja. Das ist schon krass so, ne? Zu Hause sind, ja, bis auf jetzt ein Spiel, glaube ich, in der Vergangenheit waren die Pinguine ja bärenstark, ne? Einmal hat man, glaube ich, zu Hause einmal ein bisschen unglücklich verloren. Aber jetzt nicht. Das stimmt. Das ist, das nimmt die Spieler ja auch mit, die Stimmung. Wer sich da übrigens mal informieren möchte und wer sich da mal einen persönlichen Eindruck von machen möchte, von der Stimmung in der Eisarena Bremerhaven, der Fishtown Pinguins, der sollte mal bei YouTube nach dem User Fishtown99 suchen. Fishtown, Fischtown, 99 in einem Wort. Da gibt es, ja, wer ist das eigentlich, wer betreibt das? Das ist doch einer vom Medienteam, oder nicht? Das ist das Medienteam. Ach, das ist der YouTube-Channel vom Medienteam, wo halt die Spielzusammenfassungen sind, Interviews sind da teilweise, die Pressekonferenzen sind dort immer, zwischendurch nochmal so besondere Emotionsvideos, sag ich mal, wenn nach einem Sieg besonders gefeiert wurde wie auch immer, dann ist das dort quasi zu sehen. Genau. Da sind auch die Spielzusammenfassungen zu sehen von des Streams von Spray TV. Spray TV macht die Heimspiele als Livestream. Ich selber habe da kein Abonnement, guck mir das erstmal auch nicht an, weil mir persönlich das, ich glaube, ich müsste das mal machen, irgendwie gratis, um dann zu entscheiden, so ist das was für mich. Ich glaube, also außer meine Internetleitung, da komme ich ja gleich noch drauf. Das erzähle ich gleich nochmal. Wir haben jetzt hier nicht Love-Film, sondern wie heißt das? Whatever? Nee, Movie, irgendwas von der Telekom. Ah, okay. Also wir haben hier so für eine Vertragsverlängerung von unserem Provider irgendwie 240 Euro Gutscheine gekriegt. Für Filme haben wir gestern irgendwie erstmal 40 Euro auf den Kopf geknallt hier mit Streaming, HD-Streaming. Und wir kriegen jetzt eine neue Internetleitung hier mit DSL 50 da. Okay. VDSL auf jeden Fall, ne? Glasfaser. Mhm. Also nochmal eben auf Spray TV zu kommen und die Übertragung. Ja. Es lohnt sich, wenn man sich für Eishockey auf jeden Fall interessiert. Diese Übertragung, die da gemacht wird, die von, ich sag mal, muss man so sagen, laienhaften Amateuren gemacht wird, kommt an jede Fernsehübertragung ran. Ja. Die haben dort in der Halle 3 Kameras stehen, also einmal die totale, dann jeweils an der Bandenseite, auf beiden Seiten. Es gibt eine Übertorkamera, genau. Es gibt einen Moderator, du siehst immer den Spielstand, du siehst immer die Zeit. Da ist Bremerhaven in der zweiten Liga Vorreiter. Es gibt leider nur noch inzwischen zwei oder drei Vereine, die noch Spray TV nutzen. Ich hoffe ja, dass zur nächsten Saison es noch mehr werden, sodass man auch, sag ich mal, als Bremerhavener, der nicht überall immer hinfahren kann, du kannst nicht immer mal eben nach Kaufbeuren oder mal eben nach Rissersee oder was weiß ich nicht was, wobei eventuell spielt Kaufbeuren nächste Saison nicht mehr zweite Liga, dass du das dann auch nutzen kannst. Und da finde ich 5,50 Euro, wenn du Fan bist, finde ich vollkommen okay. Und eine super Alternative, wenn du jetzt zum Beispiel keine Karten gekriegt hast, um da um in die Halle zu kommen. Ja, der Moderator macht das auch super, ne? Der war da irgendwie der ist da irgendwie da auch Sportjournalist oder Sport, auf jeden Fall macht er das auch richtig. Der Sportjournalist. Ja, genau, der macht das richtig gut. Wer sich überzeugen möchte, Fishtown 99 auf YouTube suchen, den Kanal abonnieren und reingucken, der kann die kostenlosen Zusammenfassungen der vergangenen Spiele anschauen und sich ein buchstäblich persönliches Bild machen des Erlebnisses am Rechner beziehungsweise im Stream. Genau. Finde ich eine super Sache. Also wir drücken prima auf die Daumen, dass es heute Abend was wird. Ich weiß nicht, wann der Podcast hochgeht. Ich glaube, der ist spätestens morgen online und dann wissen wir schon mehr, wenn wir das hier hören können, wie es aussieht. Aber es wird auf jeden Fall ein 5. Finalspiel geben. Und das wird auf jeden Fall in Bremerhaven stattfinden. Da drücken wir natürlich die Daumen für, würde ich sagen. Genau, definitiv. Der Sören, bleiben wir mal beim Thema Eishockey. Der Sören hatte noch für den Podcast einen Themenvorschlag gemacht im Vorfeld zu einer Spielerpersonalie, die mir so gar nicht bekannt war. Wer Eishockey gesehen hat schon mal und weiß, es ist nicht gerade irgendwie Hallenheimer, so nach dem Motto, da geht's auch mal heftig zur Sache. Da hat der Sören aber mal eine Personalie rausgepickt, nämlich den Herrn Wolf, David Wolf, der jetzt ein bisschen ausführlicher in den Medien zu finden war, es sogar auf Spiegel Online geschafft hat. Das ist nämlich ein Stürmer, ein Eishockey-Profi, ein Eishockey-Stürmer der Hamburg Freezers. Genau, noch Hamburg Freezers wechselt jetzt im Sommer, sag ich mal, nach Amerika in die Liga der besten Eishockeyspieler der Welt, und zwar in die NHL, zu den Calgary Flames. Genau. Das ist aber eigentlich nicht, genau, richtig, das ist für den toll und das ist auch erwähnenswert. Es zeigt ja auch dessen Qualität, ne? Mhm. Definitiv. Das finde ich wichtig, um das zu wissen, worum es jetzt eigentlich quasi geht. Weil das ist jetzt kein schlechter Spieler, es ist ein sehr, sehr guter Spieler. Und auch die. um es mal mit seinen Worten in Spiegel Online zu sagen, wer Ahnung hat, der sieht den Vorfall differenzierter. Ja, so könnte man das sagen, ja. Also es geht hier jetzt gerade speziell mal um David Wolf und die Situation mit Benedikt Schopper. Genau, der Esszimmer-Renovierung, ja. Ja, Benedikt Schopper hat nach einem Ausraster, sag ich jetzt mal so, von David Wolf 6 Zähne verloren. Aber nicht zufällig, ne? Nicht zufällig, nein. Da hat David Wolf schon mitgeholfen. Da hat David Wolf mit seiner Faust schon relativ mitgeholfen. Genau, David Wolf hat mal so richtig zugeschlagen. Wer Eishockey kennt, wer oft zum Eishockey geht, der weiß, dass so eine Schlägerei eigentlich zum Spiel dazugehört. Es ist jetzt nicht wie beim Fußball, Handball, Basketball oder was weiß ich nicht was, dass du dich ständig faulen lassen musst oder wie auch immer, sondern es kann wirklich auch mal sein, dass dort Antworten mit einer Faust gegeben wird. Und zwar läuft das meistens so ab, dass die sich anbrüllen oder wie auch immer. Und dann stehen sie sich gegenüber und prügeln sich. Ja. So, wenn man sich das Video jetzt anguckt, Alter. ich vermute gerade, du hast das Video an, fahren die beiden schon aufeinander zu. Wolf geht eventuell davon aus, dass Schopper sich mit ihm prügeln will und schlägt zu und nach dem ersten Schlag geht Schopper quasi schon runter. Das kann passieren. Warum da jetzt so ein Rummel drum gemacht wurde, dass das jetzt sogar bei Spiegel und was weiß ich nicht was steht, ist natürlich, ja, es gibt jetzt einen Rüpel in der DEL, der hat den da jetzt 7 Zähne ausgeschlagen und. Der ist jetzt für 7 Spiele gesperrt, kann deshalb nicht bei der WM mitspielen, was ich sehr, sehr schade finde, weil WM ist schon ganz, ganz wichtig. Für jeden Zahn ein Spiel. Ja, für jeden Zahn ein Spiel, genau. Und muss 2.100 Euro blechen. Die Strafe finde ich okay, weil das schon 7 Zähne... Ja, hallo, schwere Körperverletzung. Ja, Arbeitsunfall. Ja, nachher stimmt das noch, das sind Berufssportler. Ja, also du weißt es eigentlich beim Eishockey, das kann immer passieren. Du kannst auch, keine Ahnung, dich checkt einer an der Bande, du fliegst mit deinem Kopf an die Bande und verlierst dadurch 7 Zähne, dann kriegt der andere auch nicht unbedingt 7 Spiele. Das ist halt situationsbedingt. Aber da ist ja, was auch immer da passiert ist, ich weiß es nicht. Man kann ja auch nicht in den Spieler reingucken und sich fragen, ja, man kann überlegen, was hat er sich gerade gedacht, wieso hat er das so gemacht oder keine Ahnung, aber es ist halt schwierig, das jetzt im Nachhinein zu beurteilen. Meiner Meinung nach geht dadurch zumindest für die WM ein wichtiger Spieler verloren. Leider. Was lernen wir daraus? Schlage dich nicht. Genau. Ja, man muss sich schon ein bisschen unter Kontrolle haben. Es wird sich nicht in jedem Spiel geprügelt. Das klang eben vielleicht ein bisschen brutaler, als Eishockey eigentlich ist. Aber ich kann da auch die Spieler verstehen. Wenn da jemand hinter dir fährt und ständig mit dem Schläger unten gegen dein Schienbein haut oder wie auch immer, dann bist du irgendwann sauer. Beim Eishockey, beim Fußball musst du es runterschlucken, hast halt Pech gehabt. So, und beim Eishockey unterhältst dich mit dem und dann klärst du das mal auf andere Art und Weise, sag ich jetzt. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, grundsätzlich ist es nicht okay, da sind wir uns einig. Ne? Ja. Das ist, also das wird hier überhaupt nicht relativiert in irgendeiner Art und Weise. Was man ganz klar sagen muss, auch solche Attacken sind im professionellen Eishockey keine Seltenheit und sie sind vor allem auch nicht irgendwie auf Hamburg oder auf Deutschland oder sonst wo begrenzt, wer die NHL mal gesehen hat oder wer sich in die ganzen 40 Jahre Eishockey-Aufzeichnungen, die es ja mittlerweile auch schon gibt, so mehr oder weniger auf Fernsehen und YouTube anguckt, keine Ahnung, der wird erleben, dass es noch ganz andere Schlägereien gab, auch so, dass Eishockeyspieler in die Zuschauerränge gefahren sind, so mehr oder weniger und dann mit Schlägern um sich geschlagen haben. Guck dir Spiele von der kanadischen Liga an und da wird nochmal mit einer ganz anderen Härte gespielt als in Deutschland, in einer NHL und ganz woanders auf der Welt. Es ist so ein Nischenskandal eigentlich, ne? So. Richtig. Also für mich ist das eigentlich viel höher gekocht, als es eigentlich ist. Ja. Und das finde ich irgendwo schade. Jetzt wird wieder Eishockey-Ohr, das ist eine Prügelsportart oder wie auch immer. Ist es aber eigentlich nicht. Also Eishockey ist die schnellste Sportart, die es eigentlich gibt, die schnellste Mannschaftssportart, die es gibt. Ja. Und es ist spannend, es fallen relativ viele Tore, es ist sehr viel Taktik dahinter, was viele Leute einfach nicht sehen. Und sowas wird natürlich durch solche Schlagzeilen wieder ins schlechtere Rückgespielt. Wenn ich jetzt, was weiß ich, morgen ins Büro gehe, morgen vielleicht nicht, aber Dienstag ins Büro gehe und sage, oh, ich gehe zum Eishockey, ja, dann gibt es garantiert einen Kollegen, der sagt, oh, das ist aber brutal. Ja. Und wenn ich dann sage, ja, das ist aber gar nicht so brutal, das sieht viel brutaler aus, als es ist. Du darfst ja auch nicht vergessen, wenn die ihre Checks fahren, wie die Leute gepolstert sind. Ja. Also ich habe einen Freund, der spielt Eishockey, der spielt auch professionell Eishockey und es ist nicht so brutal, wie es scheint. Also Deswegen ärgern mich solche großen Schlagzeilen dann, wenn da, natürlich springt da eine Spiegel oder ein Stern oder was weiß ich nicht was da voll mit aufs Boot, weil für die sind solche Sachen natürlich, sag ich mal, ein gefundenes Fressen. Da ist einer, da haut jemanden 7 Zehner oder 6 Zehner raus und Ja, ist heftig, ne? Also das ist, aber es ist, es ist auch eine Meldung, die ist ja jetzt auch schon ein paar Tage alt, ne? Vom 16. oder so, wann ist das passiert? Irgendwie vor ein paar Tagen erst. Und die ist jetzt auch nicht mehr, die ist jetzt auch, geht auch nicht mehr durch die Presse. Ich habe es persönlich überhaupt nicht mitgekriegt. Ich hätte es auch nicht mitgekriegt, hättest du nicht das als Thema angesprochen, ne? Aber es ist natürlich, ist er noch ein Eishockeyspieler oder ist er ein reiner Schläger, ne? Also er ist natürlich ein Eishockeyspieler und er ist auch nicht derjenige, der sich ständig prügelt. Nee. Aber du kriegst natürlich jetzt als Eishockey-Fan, kriegst du, wenn du jetzt zum Beispiel, brauchst du nur den ersten Kommentar auf der Spiegelseite angucken, Unterschichtensport. Ja, albern. Genau das meine ich. Und das ist das, was natürlich Spiegel Online oder wer auch immer darüber berichtet, mit solchen Meldungen verschafft. Anstatt über den richtigen Sport zu berichten, über die spannenden Playoffs, die spannenden Spiele, die Wolfsburg im Halbfinale gegen Köln hatte, die um jetzt mal von der DEL, von der höchsten Liga zu sprechen, ganz abgesehen von einem Boom im Bremerhaven oder wie auch immer, das findest du nirgendwo auf der großen Seite, sag ich mal so. Oder wenn du da 5 Kilometer dich durchklickst. Aber so eine Meldung über David Wolf vom 16.04. ist gleich oben mit drauf. Ja, liebe Medien, ja, das ist euer Bier. Ne, so, richtig. Ja, da muss das ein bisschen anders gehen in Zukunft. Gut, aber und die Spieler müssen sich zusammenreißen, dann gibt's nicht solche blöden Schlagzeilen so ein bisschen. Das ist immer Ursache, Wirkung. Die Medien müssen natürlich auch ein bisschen aufpassen. So, aber heutzutage geht's häufig auch nur noch um Klicks und Aufmerksamkeit und weil. Ja, natürlich mit guten Nachrichten machst du keine gute Zeitung, sag ich mal, oder kriegst du keine Klicks. Und jetzt, wenn du jetzt schreibst, oh, in Deutschland scheint die Sonne, interessiert das keinen. Wenn da jetzt irgendwo, keine Ahnung, Mann vom Baum erschlagen wurde wegen Gewitter. Ja, das ist das Bild-Zeitungssyndrom, weißt du? Du guckst ja trotzdem hin, so, aber du ärgerst dich darüber, was für Scheiß-Schlagzeilen da wirklich auch online, ne? Das, jetzt schweifen wir ein bisschen ab, aber man guckt ja trotzdem. Natürlich, und sie sind nicht mal die schnellsten. Da ist Twitter ja deutlich schneller. Ja. Also passiert irgendwas und ach, leck mich am Arsch, scheiß Thema. Ne? Also hier lieber. Könnte man einen Podcast mitfüllen. Genau, David Wolf. Nächstes Mal nicht so hochschlagen, ein bisschen tiefer. Ich hätte jetzt fast gesagt, bleiben wir beim Sport, aber wir schließen das Thema Eishockey jetzt mal ein bisschen ab. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es wird, solange das jetzt auch noch Thema, also solange hier Eishockey ist auch noch, während wir Podcast machen, wird es auch immer wieder Thema bleiben, weil ich finde, gerade auch der Sören, vielleicht hat der Sören irgendwie ein paar Bekannte, die das auch hören hier und die interessiert das natürlich. Aber es wird natürlich Thema bleiben. Was wir machen in der Sommerpause ist noch ein bisschen was anderes, da füllen wir einfach mit anderen Themen, ne? Das ist ja klar. Ja, klar. Neues Thema, ganz abgehackt, ist tatsächlich PS4. Ja. Was war da? Ich hab ja gehört, du hast deine PS4. Ja, witzig, ich kann mich noch an den letzten Podcast erinnern, wo ich gesagt habe, dass wenn ich die dann mal irgendwann hab, so ungefähr, und dann eines Freitags, das war glaube ich am 10. habe ich sie glaube ich gekriegt, den Freitag davor irgendwie also ich habe sie auf den Montag geliefert gekriegt, das weiß ich noch, und den Freitag davor kam über Twitter irgendwie eine Meldung von Redcoon, dass Amazon plötzlich wieder PS3-Konsolen, das heißt im Bundle mit PS4-Konsolen mit Controller im Core-Package, also ohne irgendwas für 399 kostenloser Versand lieferbar hätte. Ich hatte hier irgendwie noch Geld rumliegen und hatte, ich musste dann zuschlagen, weil ich hatte das Gefühl, dass wenn ich da nicht zuschlage, dann krieg ich die auf Lebzeit nicht mehr, weil dann ist sie wieder ausverkauft. Ich weiß gar nicht, wie der aktuelle Lieferstatus jetzt ist. Du hast ja auch welche bei eBay jetzt gesehen, größeren Posten, auch für 399, ne? Mhm. Der Kashi aus Bremerhaven, unser gemeinsamer Bekannter, der hat auch an dem gleichen Tag zugeschlagen. Wir haben beide sie am Montag geliefert gekriegt, obwohl wir eigentlich erst am Donnerstag, beziehungsweise Mitte der folgenden Woche darauf darauf gehofft hätten, aber dann ging das mit DHL doch so schnell, die haben es irgendwie Freitagabend noch rausgeschickt, Freitagabend noch rausgeschickt und wirklich Montag kam die Konsole angeschlossen, eingerichtet, easy peasy, toll, hab mir irgendwie, hier, ich habe ja noch zum Geburtstag Gutscheine gekriegt, hab mir da irgendwie zwei Spiele von für ein Apple und ein Ei, FIFA und Rayman Legends, also FIFA 14 und Rayman Legends noch zugelegt dann dafür. Und bin, bin eigentlich begeistert. Wobei Rayman Legends, das erzähle ich gleich noch, das ist jetzt nicht, es ist jetzt so ein Casual-Spiel halt, Jump'n'Run, ne? Was wirklich halt nett aussieht auf der PlayStation 4, was theoretisch auch auf der PlayStation 3 sehr gut laufen könnte. Mhm. Aber von FIFA, ja, sag ich ja gleich nochmal, kommt ja noch als Thema, bin ich ja echt hellauf begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und der Eindruck der Konsole, ich mache echt drei Kreuze, ich bin heilfroh, dass ich nicht diese Fehler hatte. Ich habe ja erst gedacht, so von wegen, du packst sie aus, schaltst sie an, so ungefähr, und dann piep, piep, piep, oder das CD-Laufwerk oder das Blu-ray-Laufwerk rattert oder irgendwas geht da nicht, sondern. Ich glaube, die Angst hat aber jeder. Die Angst hatte ich, Alter, damals auch, als ich meine ausgepackt habe. Alles läuft, sie ist leise, alles läuft butterweich. Der Controller ist geil. Ich finde den so cool. Der liegt einfach super gut in der Hand. Allerdings meine rechte Schultertaste, die quietscht ein bisschen. Da habe ich ja schon so ein bisschen. Okay. Same Schluck mitzunehmen, nebenbei. Super, also alles angebaut. Menüführung, fast schon selbstklärend. PlayStation Plus habe ich mir jetzt dazu geholt. Ja. Allerdings auch über eBay, muss ich ganz dazu gestehen, ein bisschen günstiger. Ja, musst du ja im Endeffekt auch, wenn du, gerade wenn du online spielen willst, ja, ich sag mal, dann ja, kommst du ja nicht drum rum. Genau, und auch andere Online-Features, ich glaube sogar wie bei FIFA, glaube ich sogar den aktuellen Kader, wenn er sich den runterlädt, das geht auch nur über PlayStation Plus, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich hatte vorher schon PlayStation Plus, deswegen weiß ich es nicht genau. Ich habe es, glaube ich, versucht, dann ging es nicht, dann hatte ich irgendwie, keine Ahnung, noch irgendwelche Spieler, die schon bei Werder Bremen längst verkauft waren beispielsweise, und dann als ich dann PlayStation Plus hatte, hat er sich dann auch vor dem jeweiligen Spieltag dann den aktuellen Kader runtergeladen, was natürlich auch okay. Ansonsten mein altes Problem hier mit unserer 16.000er Leitung, die hier in Ritterhude ja von der EWE jetzt bereitgestellt wird, die da hier die Leitungen relativ schlecht sind im Ritterhuder-Gebiet. Relativ heißt es, ist unsere 16.000er Leitung stabil auf 13.000 runtergedrosselt und bietet dann besseres DSL-Signal. Hab aber das Problem nach wie vor, dass bei größeren Downloads und bei größeren mehrfachen Downloads halt die Priorisierung der Datenpakete bzw. der Anwendung, die Sachen aus dem Internet runterladen, schwierig ist. Das bedeutet, dass größere Downloads abbrechen mit Fehlermeldung, Timeout und so weiter und so fort, was bei anderen Leuten nicht passiert in meinem Umfeld, die ich kenne. Ja, wenn man da allerdings so ein bisschen im Internet recherchiert, bin ich da kein Einzelfall, absolut nicht. Es zieht sich durch sämtliche Telefonanbieter, in Anführungsstrichen DSL-Anbieter, es zieht sich durch sämtliche Hersteller von WLAN-Routern und von Routern und Modems quasi. Es ist also ein Problem, was viele Menschen haben. Nicht alle, aber viele. Ich habe es gemerkt, es gibt so einen Gratis-Titel, hätte ich fast gesagt, es ist so ein Freemium-Titel, DC Universe Online. Mhm. Ist schon ein Titel, ist ein Multiplayer-Spiel, schon ein paar Jahre alt, ist auf der PS4 angekommen im PSN Store und hatte irgendwie 8 Gigabyte, glaube ich, verteilt auf zwei, gar nicht mal, 31 Gigabyte verteilt auf zwei Pakete, so. Und ich konnte immer nur eins zur Zeit downloaden. Das war sehr merkwürdig. Das zweite Paket hat er dann natürlich gleichzeitig runtergeladen. Das ist ja die Funktion der PlayStation, ne? Ja. Und es brach immer ab, das zweite Paket, so. Ich habe das dann auch über Nacht gemacht. Da habe ich zum Beispiel diese Bereitschaftsmodus-Funktion genutzt von der PlayStation, die ich sehr, sehr cool finde, was das anbelangt. Einziger Nachteil ist natürlich, sie muss über Nacht am Strom bleiben dann, ne? Komplett. Ja, so. Das stimmt. So, aber sie lüftet, sie frisst kein Brot sonst und lädt das Spiel im Hintergrund runter. Und du kannst halt auch deine PlayStation wenn sie im Bereitschaftsmodus ist, auch über die zugehörige Android- und iOS-App sozusagen wieder zum Leben erwecken oder eben entsprechende Downloads auch starten, ne? Ja, das stimmt. Ja, da bin ich natürlich. Also wie gesagt, dieses Netzwerkproblem hatte ich, beziehungsweise dieses Internetproblem. Ansonsten jetzt, wo ich da gerade von erzähle, die Anbindung an Smartphone, an die PlayStation-App, finde ich super, dass diese Konnektivität besteht. Ich würde mir da noch irgendwie eine Chat-Funktion wünschen. Ich weiß nicht, ob es die gibt momentan. Also auf der iOS-Version kannst du auf die Nachrichten und die Benachrichtigungen, Freundschaftsanfragen und so weiter antworten. Ja, das stimmt. Also das funktioniert. Ja, auf der Android, die ist auch exakt genauso, die ist genauso aufgebaut, ne? Das ist richtig. Live vom PlayStation, du kannst ja auch streamen, Freunde siehst du, du kannst auf den Store zugreifen. Du hast dein Profil, siehst, welche deiner Freunde was spielen, das ist nett, ne? Du hast oben auch, ich habe zum Beispiel hier oben eine Mitteilung gerade, du hast eine Freundschaftsanfrage erhalten, die öffne ich mal gerade von, ich habe fünf Freundschaftsanfragen, die ich alle nicht kenne, und dann mal sehen, ob das von Dings ist. Ja, Englisch, Großbritannien, ne? Das, sorry, kann ich nicht annehmen, sage ich dann immer, weil. Was kennst du für Leute? Weiß ich nicht. Wir müssen wir vielleicht nochmal eben dazu sagen, wir sind beide jetzt seit kurzem Mitglieder im PlayStation Gentleman Club. Ja, klingt gut, ne? Ja. Kleiner Finger. Zigarre. Genau, Finger weg vom Alkohol. Schön Monokel auf der Nase. So. Und während wir in unserem Ohrensessel lauschen und gemütlich an der Zigarre ziehen und PlayStation spielen, werden wir bedient. Nein. So schlimm ist es nicht. Nein, wir haben da, wir beide haben da halt entsprechend gesagt, wir sind neu und wer mit uns online spielen will, der kann ja eine Freundschaftsanfrage rausschicken an die entsprechenden PSN-IDs und mit dem Zusatz bitte PlayStation Gentleman Club als Abkürzung und das finde ich hier jetzt nicht. Das sind dann irgendwelche englischsprachigen Leute, die mit mir spielen wollen. Keine Ahnung. Also brauche ich nicht. Ich habe auch schon von einem da, den habe ich wieder ausgeschmissen, bin ich hier zugespammt worden von wegen Hello, Wanna Chat und so ein Scheiß, weißt du so. Okay. Die gibt's übrigens bei Foursquare auch, Leute, die dann dir über, die dann bei Foursquare deine Freunde sein wollen und dir dann da über Nachrichten Links schicken zu irgendwelchen ominösen Seiten. Das ist leider auch hier der Fall. Ja, gibt es immer mal wieder. Weiß ich auch nicht. Wie gesagt, Ersteindruck, Konsole, prima, ganz toll, ganz wunderbar, um darauf wieder zurückzukommen. Ich freue mich, sie zu haben. Ich hätte gedacht, dass ich öfter spiele, dass ich die viel, viel mehr benutzen würde. Das tue ich nicht, weil ich A, nicht so viele Spiele habe momentan, weil es B, auch gerade nicht so viele Spiele gibt, die mich reizen. Also nicht so ganz viele, mal zum Ausprobieren so, aber irgendwie ist es doch nicht so. Es ist doch nicht so im Vordergrund, wie ich gedacht hätte. Es war eher so dieses, ich will die Konsole unbedingt haben, ich brauche sie und jetzt habe ich sie und jetzt muss ich mir erstmal dran gewöhnen, so ungefähr. Also das hängt aber, glaube ich, schon viel damit zusammen, weil es einfach nicht diese Auswahl an Spielen derzeit gibt. Mhm. Du hast ja gar keine Möglichkeit. Also gut, es gibt jetzt so ein paar Spiele, was weiß ich, keine Ahnung, wie viele Spiele es jetzt gibt, 10 oder so? Nee, es gibt mehr. Es gibt, ich glaube, etwas über 20. Also ich habe jetzt letztens in der Videothek gezählt, da waren es 18. Okay. Und dann, das war aber vor dem Zeitraum, bevor Metal Gear Solid, bevor Infamous Second Son rausgekommen sind. Die sind ja jetzt auch noch rausgekommen, sind auch ein Titel rausgekommen. Aber musst zumindest ja auch gucken, welche Spiele davon interessieren dich überhaupt. Von den 20 Spielen oder so interessieren dich vielleicht 2 oder 3. Weil, oder 4 oder keine Ahnung, was es ist. Und dann ist ja auch noch der Preis der Spiele damit nicht ganz unwissend, ne? Du gehst ja jetzt nicht los, kaufst dir 20 Spiele, wo jedes Spiel irgendwie, ich sag mal, 60, 70 Euro kostet. Ja. So, und da hätte ich mir, da muss ich halt noch mal gucken, aber ansonsten rechtfertigt die Konsole natürlich erstmal so ihren Preis. Ich freue mich auf die Spiele, die da kommen und was die Konsole noch so kann. Zum Thema Netzwerk ist es tatsächlich so, dass ich da auch Kontakt zu meinem Routerhersteller hatte, AVM, der die Fritzbox herstellt und da halt eben auch gesagt habe, hör mal hier, wenn ich was runterlade aus dem Internet, dann kannst du alle anderen Anwendungen, die aufs Internet zugreifen, oder alle anderen Netzwerkgeräte quasi vergessen. Das kann ja nicht angehen, dass ich einen größeren Download habe und dann nicht mehr mit anderen Geräten aufs Internet zugreifen kann, weil dann die komplette Bandbreite belegt ist. Mhm. Das geht nicht. Und da gab es dann, da hatte ich dann relativ guten und vergleichsweise ausführlichen Kontakt mit einem AVM-Support-Mitarbeiter, der auch sagte, eigentlich dürfte es gar kein Problem sein. Eigentlich müssten die Router von sich aus priorisieren bzw. die Bandbreite aufteilen. Tun sie aber in der Praxis nicht so richtig. Also jedenfalls nicht so, wie es soll. Und das Ganze hat mich dann dazu geführt, dass ich angefangen habe, mich über das Thema Netzwerkpriorisierung so ein bisschen zu informieren und habe festgestellt, dass es tatsächlich sinnvoll sein kann, in einem Haushalt, wo mehr als ein Netzwerkgerät gleichzeitig aufs Internet zugreift, also in quasi jedem Haushalt sein kann, dass man diese Netzwerkgeräte und Netzwerkanwendungen priorisiert. Das heißt, dass man ihnen sozusagen Prioritäten zuweist, dass man ihnen sozusagen eine gewisse wie der Name schon sagt, Prioritäten zuweist, mit was für einer, in welcher Reihenfolge sie aufs Internet zugreifen, beziehungsweise ob sie zuerst bedient werden oder ob sie eher weiter hinten bedient werden. Mhm. Und da bin ich dann auf die Seite Port Forward, also das Port Forwarding gestoßen, die wiederum TCP und UDAP oder wie die heißt, UDP-Ports sozusagen definiert, die man für unterschiedliche Geräte und Anwendungen einstellen kann. Das bedeutet also, klassischer Fall, Battlefield 4. Du bist als Student in deiner Butze, hast dir eine PlayStation 4 gekauft, willst Battlefield spielen und hast noch zwei oder drei Mitbewohner, die ebenfalls auf der 16.000er oder auch wenn das 50.000er Leitung ist, ja scheißegal, sind, wenn die skypen oder wenn die auch einen Film gucken und du willst Battlefield spielen, guckt einer von denen in die Röhre oder alle. Ne? So, es kann passieren, dass derjenige, der Battlefield spielt, dann sagt, die PlayStation zieht sich die ganze Bandbreite und Internetfernsehen und Skypen mit Mama in Australien, keine Ahnung, funktioniert nicht mehr. Das gibt es und zwar häufiger, als man glaubt. Und so ist es, so kann man über dieses Netzwerk priorisieren, beziehungsweise über die Priorisierung sozusagen diese Bandbreite aufteilen. Man kann nicht die unterschiedlichen Benutzer aufteilen oder sagen, hier, PlayStation kriegt nur 6.000 Bandbreite von den 16.000, sondern man legt eigentlich fest, ob sie vorrangig oder eher nachrangig behandelt werden, was den Netzwerkzugriff anbelangt. Okay. Und es ist tatsächlich so, dass man über die Seite portforward.org oder com, auf jeden Fall über das Port Forwarding, die PlayStation 4 als auch das PlayStation Network als Netzwerkanwendung definieren kann, richtig? Da muss man dann entsprechende Ports eingeben. Da steht eine ganz tolle mal eben gucken hier. Da steht eine ganz tolle Anwendung auch zu oder beziehungsweise auf den Hilfsseiten der Router Hersteller findet man entsprechend auch Hilfeseiten, wie man solche Sachen anlegt. So kann man quasi für, wenn wir jetzt mal bei der PlayStation bleiben, für jedes größere PlayStation-Spiel eine eigene Netzwerkanwendung machen. Die Seite, okay, weil du mir das gerade geschrieben hast, portforward.com. Und dort, wenn man das bei Google eingibt, sieht man dann auch Ports, den Unterpunkt Ports, und wenn man den mal anklickt, dann lädt er sozusagen eine Seite, wo ganz viele verschiedene Softwareanwendungen zu sehen sind, zwischen Spielen wie Age of Empires, aber auch Anwendungen wie AIM Talk oder AIM Video Instant Message, Air Video HD und so weiter. Und wenn man dann so ein bisschen runterscrollt, findet man auch Battlefield 2, 3, 4 und auch Battlefield 4 für die PlayStation 4. Sollte man Verbindungsprobleme haben bei Online-Spielen, wenn man Multiplayer spielt und so weiter, kann man am Router sozusagen eine extra Netzwerkanwendung für Battlefield 4 auf der PlayStation 4 einrichten und diese Anwendung zum Beispiel priorisieren. Das heißt, das würde dann im Zweifelsfall bedeuten, wenn man, der Router würde dann automatisch von der PlayStation Bescheid kriegen, wenn die PlayStation mit Battlefield 4 aufs Internet zugreift. In dem Falle, Schuster mir bitte mehr Bandbreite zu und das iPhone oder der Laptop oder der Smart TV kriegt in dem Augenblick halt ein bisschen weniger ab. Okay. Das ist die eine Möglichkeit. Oder man sagt, so wie wir bei uns zu Hause haben wir relativ viele Netzwerkgeräte, iPhone, Laptop, Smart TV, mein Computer, Dörtes Laptop, ne, und so weiter und so fort, dass du halt das so einstellst, dass du die Geräte halt so gleichwertig priorisierst, dass sie sich sozusagen die Bandbreite aufteilen. Das geht auch. Wie gerecht diese Aufteilung ist, weiß ich nicht. Bisher funktioniert es ganz gut. Also es funktioniert zum Beispiel sehr gut. Ich habe jetzt gestern den Fernseher beispielsweise unserem Smart TV auch über den Router eingerichtet. Das ist keine große Sache. Großartig. Eine Netzwerkpriorisierung und kann ihn so mehr oder weniger mit 2 Klicks aus einer Hintergrundanwendung, wenn er jetzt zum Beispiel Software aktualisieren muss, irgendwie 800 Megabyte und da dann irgendwie die Leitung belegen will für, dass ich den in den Hintergrund mache, dann dauert das halt ein bisschen länger. Jetzt gestern, als wir Video geguckt haben, da habe ich das halt irgendwie als Echtzeitanwendung priorisiert, so dass dann entsprechend auch Internetvideo dann relativ ruckelfrei lief. So. Ja. Also ohne viel zwischen zu puffern. Dann. Okay. Das ist für den geneigten Spieler, der ab und zu mal Verbindungsprobleme hat, sicherlich eine Möglichkeit. So, dass man sich reinlesen sollte. Das ist ein bisschen was für den Laien ein bisschen schwierig, aber es kann helfen. Es kann unter Umständen dazu führen, dass man internetlastige Spiele bzw. Multiplayer-Spiele tatsächlich priorisieren muss. Und ich habe ja auch schon gesagt, so, es gibt ein Spiel Destiny, auf das bin ich relativ scharf, ne, was im Herbst rauskommt. Mhm. Da gibt es zumindest für die Xbox One schon Ports. Also völlig bescheuert. Ich weiß auch nicht, ob das die echten sind, so, aber Destiny wird ein Multiplayer-Shooter sein, so, und auch da kann es sein, dass man, um halt eine bessere Spielerfahrung zu haben, innerhalb seines Netzwerks halt gewisse Optimierungen durchführen muss. Mhm. Weil man sonst Lags hat oder nicht reinkommt ins Spiel oder was auch immer. Das kann passieren. Krass. Hast du mal Probleme damit gehabt? Nee, nicht wirklich. Also bei dir läuft das alles ohne Probleme? Bisher läuft bei mir alles problemlos. Ja, Glückwunsch. Ja, Glück gehabt bisher, ja. Glück gehabt, ja. Also das Einzige, was ich jetzt irgendwie hatte, ist, dass ich auf der PlayStation 3, als ich da Battlefield 3 gespielt habe, weil ich einen Kumpel habe, der das noch spielt, dass ich da nach einer halben Stunde oder so mal rausgeflogen bin. Aber ansonsten hatte ich bisher eigentlich keinerlei Probleme. Ob das an meiner Fritzbox liegt, ob das am Provider liegt, das weiß ich nicht. Ich habe jetzt eine 25er VDSL-Leitung und das klappt bisher eigentlich relativ gut. Ja. Also ich weiß, dass die PlayStation 4, glaube ich, einen Downstream bis auf, glaube ich, 54 Mbit schafft. Also die kann schon was. Mhm. Ja? Also da auch die Frage, was können die Netzwerkgeräte eigentlich verarbeiten, ne? Weil es immer hieß, ja, du hast so eine super Internetverbindung, aber die Computer können das gar nicht leisten, sich sowas runterzuladen oder können das gar nicht verarbeiten oder geben das nicht her, ne? So, du kannst zwar 15.000 Züge auf die Schienen bringen, so nach dem Motto, aber der Bahnhof schafft immer nur einen zur Zeit, so. Also, die PlayStation kann leistungsfähig Stand 2014 aufs Internet zugreifen, das ist schon so. Mhm. Und von daher, auch für die Zukunft wird es da, ich glaube, auch immer notwendiger, VDSL-Anschlüsse zu haben, bin ich mir ganz sicher. Ich glaube auch. Jo, das zur Hardware. Jo. Beziehungsweise nicht ganz. Bevor wir jetzt gleich zur Software gehen. Stimmt. Probleme mit dem Controller. Ich habe in einem anderen, ich glaube im PlayStation 4 Magazin heißt der Podcast, habe ich mitbekommen, dass erste User sich beschwert hätten, in Anführungsstrichen, oder beziehungsweise Probleme hätten mit ihren Controllern. Und zwar was Verarbeitung anbelangt, was Gummierung der Rückseite anbelangt, was ja die Steuerknüppel anbelangt, als auch die Schultertasten anbelangt. Dass es da erste Ermüdungserscheinungen gab, teilweise auch schon nach kurzer Zeit, nach 14 Tagen, nach relativ kurzer Zeit mit dem Controller, der ja immerhin im freien Verkauf 60 Euro kostet. Pappenstiel ist das nicht, auch wenn man sagt, da ist eine Menge Technik drin, aber das ist natürlich Meterware, ne? Darf man nicht vergessen. Hast du Probleme damit? Nein, bisher habe ich mit meinem Controller noch keine Probleme gehabt. Ja, also Gott sei Dank. Also, ja. Also ich hoffe, das bleibt auch so. Ich habe wirklich Rückmeldungen gehört, von wegen, dass die wirklich Gummireste an den Fingern hatten. Von den Steuerknüppeln, die man mit dem Knüppel, wie sagt man, Steuer? Ja. Stick, keine Ahnung. Sticks, genau. Von den Sticks, die man mit dem Daumen bedient, sehe ich überhaupt nicht so. Ich meine, ich bearbeite die auch ziemlich heftig bei FIFA, aber die rechte hintere R2-Taste quietscht noch ein bisschen bei mir. Weiß nicht, ob das sein muss. Aber habe ich jetzt bisher noch nicht drauf geachtet. Müsste ich jetzt meinen Controller herholen. Aber wie gesagt, bewusst ist mir bisher noch kein Problem mit meinen Controllern aufgefallen. So, jetzt sind wir damit fertig. Also Hardware-Probleme haben wir nicht. Wenn es Leute gibt, mögen sie sich bitte melden bei uns. Vielleicht ja auch über die neue PlayStation-Community, der wir beigetreten sind, wenn es da Leute gibt, die das hören. Ob sie Probleme mit den Controllern haben. Ich hoffe, das bleibt auch ein Einzelschicksal. Ich meine, ich hoffe, ich bleib verschont, ja. Ja, weil man muss ja ehrlich sagen, ne, so irgendwie 59 Euro für einen Controller. Ich meine, der Dreier-Controller, der war auch schon DualShock 3, der war auch schon nicht günstig, ne, abgesehen mal davon. Damit mache ich natürlich auch die Kohle, aber ja, wenn ich dann so Meldungen höre von wegen, die haben das so ein bisschen einkalkuliert, dass da so und so viel Prozent schon von kaputt sind, dann finde ich das schon schade irgendwo. Ja. Einzelschicksale. Ich sag mal, bei der Masse, die da produziert wird, wirst du immer irgendwo was haben, was ja. nicht... Das was, ist es. Ne, es wird immer irgendwo irgendwas geben, was einen Mangel hat. Natürlich, sag ich mal, wenn du 50.000 Controller verkaufst und 5 davon sind kaputt, das kriegst du eher mit als von den 49.995, ja. die heile sind. Ja. Ich will das auch nicht schönreden, natürlich ist es ärgerlich für jeden Einzelnen, der es hat, aber ich kann schon, also es wird immer so sein, dass irgendwo ein Mangel passiert, genauso wie mit den defekten Konsolen, ja. Das wird so bleiben. Ja, und man darf auch nicht vergessen, einfach viele Controller und Konsolen funktionieren 1A. Ja. Und das ist die Hauptsache. Ja, was noch sehr gut funktioniert, ist FIFA 14. Ich will, das Spiel ist jetzt ein halbes Jahr alt. Ich will jetzt nicht so tun, als wäre es so das Neueste und super und hey und toll. Frage ist, kann man noch drüber reden? Es haben unglaublich viele Podcasts und Zeitungen und alles mögliche schon über FIFA 14 und über Ignite, über die Ignite Engine und über die FIFA, über die PS4-Erfahrung oder die Next-Gen-Erfahrung mit FIFA 14 gesprochen und geschrieben. Man schnell auch kein PlayStation 3-Spiel mehr kaufen werde. Das letzte, was ich mir gekauft habe, war, glaube ich, GTA 5 für die PlayStation 3. Und ich denke mal, das ist ein würdiger Abschluss. Ein PS3-Titel kommt jetzt auf die PlayStation 4, das ist Last of Us Remastered, ne? Ja, das würde mich reizen. Also ich habe mir Last of Us von einer Bekannten ausgeliehen gehabt, habe es auch quasi aufgesogen. Also du hast mich kaum noch von der Konsole weggekriegt und trotzdem würde ich mir das Remastered nochmal holen. Es soll ja auch mit dem DLC Left Behind kommen, sozusagen entweder implementiert oder sozusagen damit bei. Ach, ich weiß es nicht. Ich habe es jetzt nochmal gespielt, kurz bevor, also witzigerweise in der Woche, bevor die PlayStation 4 angeboten wurde, also bevor ich da zugeschlagen habe, habe ich wieder so ein Draht mehr zur PlayStation gehabt. Ich denke mal, das war auch mit der Auslöser, warum ich mir die PlayStation 4 dann geholt habe. Ich war wieder begeistert davon, Last of Us auf der PlayStation 3 zu spielen. Es hat mich auch wieder sehr gut unterhalten. Ich habe aber festgestellt, dass es einige Szenen gab im Spiel, die ich Gott sei Dank überspringen konnte. So dieses, so wie bei Rayman Legends. Oder ja, Rayman Legends, einfach diese unglaublichen, du musst ganz schön viel Glück haben, Momente, so, die du einfach nur mit ganz, ganz, ganz, ganz, ganz, ganz viel Übung schaffst. Oder wo einfach die Steuerung dann einfach auch an ihre Grenzen kommt. So, das trotzdem ist die Stimmung einfach, Last of Us ungeschlagen. Ist für mich, wenn ich eins der besten Spiele auf überhaupt, die jemals erschienen sind, finde ich. Also von der Story auf jeden Fall. Für mich persönlich. Ich bin ja nicht so der umfangreiche Gamer, aber es hat mich selten ein Spiel so begeistert wie Last of Us. Ich glaube, ich würde es einfach mal gerne sehen wollen auf der PS4. Ob ich es mir deswegen nochmal selber kaufe, weiß ich nicht. Wohingegen, wenn ich das mal einwerfen darf, eben es da ja auch einen Multiplayer gibt in Last of Us, der ja das Spielprinzip aufgreift von The Last of Us, aber ja, der nicht schlecht ist, aber auch, also der auch nicht wie aufgesetzt oder überflüssig wirkt, aber sag ich mal so, wenn The Last of Us 100% Punkte hat, so von der Wertigkeit, hat der Multiplayer so 70, 75 für mich, so. Ich wusste nicht mal, dass es einen Multiplayer da gibt. Der funktioniert im Prinzip genauso, wie wenn du auf diese Zombies da triffst. Okay. Nur, dass du halt keine Zombie-Gegner hast, sondern echte Menschen. So wie im letzten Teil der The Last of Us-Geschichte, ne? Weiter am Ende. Dass du da gar nicht mehr so diese Pilz-Zombies hast, sondern dass du da eher so gegen echte Menschen dann da als Gegner rumrennst. Und so ähnlich ist es dann auch. Und du hast halt auch deine ganzen Brandbomben und deine Splittergranaten, die du dir dann selber zusammenzimmerst und deine Waffen. Nur, dass du halt auf abgegrenztem Areal unterwegs bist und da dann irgendwelche Sachen einsammeln musst und ja, es ist ganz witzig. Also mich persönlich hat es, glaube ich, irgendwie 14 Tage gefesselt und dann war Schluss. Ja, ich finde, bei mal einigen Spielen kann man auch den Multiplayer-Part einfach weglassen. Also beim letzten Tomb Raider-Spiel, was ja jetzt auch für die PlayStation 4 gekommen ist, ist ja auch ein Multiplayer-Spiel bei. Ich habe das Spiel auch so durchgezockt, sage ich jetzt mal mehr oder weniger. Also ich habe mich da nicht so lange mit aufgehalten, weil ich es einfach ziemlich, ziemlich geil fand. Aber ich habe dann einmal den Multiplayer-Modus gespielt. Das ist für mich kein, also das weiß ich nicht, hat mich nicht so gereizt. Nee. Ja. Aber es kommt vielleicht auch, weil ich solche Spiele eher so derjenige bin, der auch mal, ich sag mal, durch die Gegend schleicht und dann die Gegner erledigt und sowas. Kannst du in einem Multiplayer-Part, sag ich mal, ja nicht machen. Du kannst dich ja schlecht bei einem Shooter-Multiplayer, wie bei Tomb Raider zum Beispiel, wo sie alle wild durch die Gegend rennen. Ja. Weiß ich nicht, kannst du nicht in die Ecke stellen und warten, bis da die Wache, sag ich mal, langkommt, weil da gibt's in dem Moment gar Ja. keine Wache, Ja. ne? Ich sehe gerade, das schneide ich gleich auch raus. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten, ne? Halb 2 musst du los. Das Ja. machen wir einfach mal. Wir steigen jetzt wieder ein. So. Und wir haben ein, zwei Shooter, die noch kommen. Wir haben Multiplayer-Shooter, die uns interessieren könnten. Und zwar ist das Evolve, über den, ne? Haben wir, glaube ich, uns auch schon mal unterhalten, ne? Ja. 4 gegen 1. Evolve, Spielprinzip, fremder Planet, vier Söldner. Und versus ein Monster, beziehungsweise ein Alien, was auch immer. Das Besondere daran, auch das Alien kann von einem Spieler gesteuert werden. Ziel des Ganzen ist, die vier Söldner müssen das Alien ausschalten und das Alien muss sich verstecken, beziehungsweise zurückschlagen. Klingt jetzt erstmal ein bisschen albern, ist es aber überhaupt nicht, weil die Karten mehrere Kilometer groß sind, es auch mit Stealth-Elementen läuft und sehr dynamische Karten gibt, wie gesagt. Gameplay-Videos, die ersten haben mich ziemlich begeistert. Ist, glaube ich, ein Titel, den ich mir auf jeden Fall genauer anschauen werde. Ganz allein, weil das Spielprinzip schon mal grundsätzlich auf Multiplayer ausgelegt ist, auch wenn es ein Shooter ist, sich nicht ganz so ernst nimmt, aber auch da dynamische Entwicklung der Charaktere auch stattfindet, Verbesserung stattfindet und so weiter und so fort. Ich glaube, Evolve sollten wir in einem der nächsten Podcasts, wenn es ein bisschen konkreter wird, nochmal genauer aufgreifen, genauso wie Destiny, für das ich mich unglaublich begeistere. Ich habe Gameplay-Videos gesehen, die finde ich so toll. Das ist Ja. was. Was für dich Destiny ist, wird für mich wahrscheinlich Tom Clancy's The Division werden. Ja. Das wird für mich bombastisch. Ja, allerdings mehr so mit Rollenspielelementen auch drin, ne? Ja, muss man mal gucken, wie sich das da so alles darstellt. Ich denke mal, das wird auch nochmal einen eigenen Programmpunkt geben im Podcast, wenn das dann etwas konkreter wird, beziehungsweise wenn wir das haben sollten, ne? Also ja. Ich müsste es entweder mal anspielen, vielleicht gibt es eine Demo oder irgendwie oder eine Beta oder was und vielleicht gibt es auch die ersten super Berichte. Bei The Division macht man den Fehler ja nicht so, dass wie bei Watch Dogs, dass man das Spiel erstmal irgendwie 3 Jahre vorher angekündigt hat und dann es nicht erscheinen lässt. Und nicht? Was damit eigentlich los? Das stimmt. Tja, was ist damit los? Ich glaube, das weiß keiner so genau, ne? Es kommt aber jetzt bald, ne? Soll es nicht im Mai irgendwie erscheinen? Im Mai soll es erscheinen. Ich glaube, 25. oder sowas habe ich irgendwo gelesen. Soll es jetzt ja angeblich kommen. Ich bin gespannt. Also ich habe es ja damals schon lange vorbestellt gehabt. Habe jetzt eine ganze Zeit lang überlegt, ob ich diese Vorbestellung wieder zurücknehmen soll. Aber ich riskiere es jetzt einfach. Und selbst wenn die Grafik mich nicht so umhaut und es von der Grafik her nachher ein PlayStation 3-Titel ist, wenn die Elemente nachher alle zusammenpassen, dann könnte das Spiel trotzdem relativ gut werden. Also um das mal eben Thema Grafik ganz kurz zu sagen, Evolve ist vom Gameplay her auch nur ganz bedingt Next-Gen, muss ich ganz ehrlich sagen. Da hätte ich jetzt mir mehr erwartet, in Anführungsstrichen, aber ich glaube, das Gameplay ist so dynamisch. Und genau das ist nämlich der Punkt, den du da anführst. Wenn das Gameplay nachher packen und richtig gut ist und einfach von der Spielmechanik her Next Gen erfordert und vielleicht nicht so unbedingt Grafik, mein Gott, dann ist es halt so, ne? Dann freue ich mich, dass es mich unterhält, oder nicht? Das sehe ich genauso. So, und dann, was will ich mit einem super Titel? So, also das war ja auch das Problem beispielsweise bei L.A. Noir, was ich total toll fand von der Story her, ne? Was super Spielelemente hatte, aber abseits der Befragung und so weiter, wenn du da durch die Stadt gedüst bist, die Stadt war tot. Ne? So, ja. Also, das war in dem Sinne eigentlich auch nur ein ganz begrenztes Open-World-Spiel, wenn überhaupt. Ein Open-World-Spiel, was nicht Open-World war. So richtig. Also, aber trotzdem richtig cool irgendwo, ne? Tja. Watch Dogs. Eben nur eine Anmerkung dazu. Watch Dogs kommt auch in anderen Hörspiel-Podcasts, in anderen Gaming-Podcasts ganz schlecht weg momentan. Gerade auch was die Public Relations und die, was das Verhalten von Ubisoft anbelangt, ne? So, was man da angekündigt hat und mit diesem Explosionsvideos, was du da mal gepostet hast, ne? Mit dem Vergleich, das kommt nicht gut an allgemein hin. Man möchte eigentlich auch gar nicht mehr so richtig über Watch Dogs reden, weil Watch Dogs eigentlich nur noch verlieren kann. Eigentlich kann es nur noch verlieren, es stimmt. Aber ich gehe das Risiko trotzdem ein. Ja. Ich lasse mich überraschen. Genau. Wer kann noch verlieren? Jetzt peitschen wir hier die Themen durch. Einer, der nur noch gewinnen kann, ist eigentlich Johnny Depp, ne? Johnny Depp, ein super Schauspieler. Wir schlagen jetzt den Bogen rüber Entertainment Richtung Kino. Wir haben noch ein Thema aus dem Bereich Kino. Das ist der Film Transzendenz. Transzendenz ist ein Kinofilm, auf den ich so Anfang des Jahres aufmerksam geworden bin, als ein cooler Trailer kam. Johnny Depp ist ein Wissenschaftler, der herausgefunden hat, dass man das menschliche Bewusstsein beziehungsweise die menschliche Intelligenz an einen Computer binden kann. Und nach einem Attentat auf eben diesen Wissenschaftler, Johnny Depp, entschließen sich seine Freunde dazu, diesen Transfer des Bewusstseins dieses Wissenschaftlers auf einen PC durchzuführen, was auch gelingt. Allerdings mit deutlich weitreichenderen Folgen, als allen lieb ist. Und ich habe den Trailer gesehen, ich habe auch verschiedene Trailer gesehen mit unterschiedlichen Inhalten und Stimmungen, und es ist ein Film, den ich unbedingt sehen möchte, der jetzt am 24.04. anläuft. Ich glaube nächste Woche, ja. Nächste Woche anläuft, der mich von der Thematik unglaublich reizt. Was passiert, wenn wir sozusagen unser Bewusstsein auf andere Dinge übertragen? Sind wir dann immer noch Mensch? Können wir das bleiben? Und was für Gefahren und Möglichkeiten entstehen daraus? Und also ich habe mir jetzt, nachdem ich die Themen für den Podcast, die wir zusammengestellt hatten, als ich das gesehen hatte, habe ich nochmal den Trailer gesehen. Und mich hat das Ganze schon so ein bisschen an den Rasenmähermann erinnert. Stimmt. Richtig. Das ist genauso. Ja, genau. Also ja, nicht genauso, es ist ähnlich, sag ich mal so. Da hast du auch dieses Bewusstsein, was nachher in dem Rechner drin ist. Und Aber trotzdem ist Film schon ziemlich cool gemacht. Das, was ich jetzt gesehen habe, könnte schon ganz gut werden. Ja, schöne Besetzung, schöne Dramaturgie lässt sich erahnen. Ist auf jeden Fall einer, über den wir reden sollten, auch wenn wir den gesehen haben. Also ich will ihn auf jeden Fall sehen, müssen wir uns mal verabreden für. Aber. Ja, das müssen wir wohl tun. Ja, ich würde den mitgucken. Ansonsten kommt Spider-Man noch raus. Spider-Man 2. Reizt mich auch. Wer mich kennt, der weiß, ich stehe auf Comic-Verfilmung jeglicher Art. Mir ist auch keine Comic-Verfilmung irgendwie zu schlecht, um sie zu gucken. Könnte sehr interessant werden. Also Jamie Foxx als Elektro und so, das ist schon, glaube ich, ganz cool. Gibt es noch First Avenger? Den gibt es aber schon, ne? Der ist schon draußen, ne? Ja, der ist schon draußen, der läuft schon ein paar Wochen. Habe ich im Kino gesehen, allerdings war das kurz oder zum Anfang meiner Grippe, wo ich ziemlich K.O. und platt war. Und ich muss zu meiner Schande leider gestehen, ich habe nicht sehr viel von dem Film mitbekommen, weil ich so platt war. War ungünstiger Zeitpunkt ins Kino zu gehen, wollte ich eigentlich auch gar nicht, habe mich dann überreden lassen und es war keine gute Idee. Aber es kommt zum Beispiel auch noch Godzilla, der neue Godzilla, der könnte auch interessant sein. Wer auch solche Der kommt nicht im April, ne? Der kommt jetzt Anfang Mai. April ist ja auch schon fast rum. Mit dem Hauptdarsteller aus Breaking Bad, wohlgemerkt. Ja. Und da hat er wieder Haare auf dem Kopf. Ja, genau. Den wollen wir sehen. Also Blockbuster kommen jetzt. Einige, ja. Einige, auch einige gute, nicht? Ja. Und Transformers im Juli. Oh, ja. Der wird auch nochmal ein Thema. Ich glaube, wir sollten das, was Kino anbelangt, einfach auch, wenn wir die reinbringen, noch, welche haben wir gesehen? Nicht, auf welche Freunde wir uns. dieser Podcast ist so ein bisschen gefüllt von, auf was freuen wir uns und wovon haben wir noch keine Ahnung. genau, wovon haben wir. Ahnung haben wir auf jeden Fall beide definitiv von Smaugs Einöde, ne? Kam jetzt auf Blu-ray raus. Haben wir, glaube ich, beide schon geguckt, mehrfach jetzt, oder? Ja, wir haben den gestern als Stream geguckt über Video, Videoload heißt das Ganze so. Ah, Videoload. Videoload, genau. In HD war auch sehr gut. Als Stream hätte ich nicht gedacht. Wunderbar. Sehr, sehr gut. Aber ich werde ihn mir definitiv als 3D Blu-ray noch holen und dann auch auf Englisch gucken. Weil ich freue mich auf die Stimme von Benedict Cumberbatch als Smaug. Absolut. Ja, das stimmt. Der ist schon ganz cool. Also, Smaugs Einöde auf jeden Fall. Toller Film. Hat keinen Oscar gekriegt. Hätte auch keinen verdient. Vielleicht für Smaug, aber Smaug ist für mich der Star des Films, muss ich einfach sagen. Definitiv. Also ich freue mich auch schon auf den dritten Teil. Auf den ersten oder den zweiten Teil vom dritten Teil? In dem Fall auf den, also ich freue mich auf alle Teile, sagen wir mal so. Ich freue mich auf den Rest. Ja, ja. Kleines Gerücht mal in die Welt setzen. Es geht tatsächlich das Gerücht rum, dass der letzte Teil ähnlich wie bei Tribute von Panem tatsächlich und wie bei Harry Potter aufgeteilt wird in zwei Filme. Das ist noch nicht ganz klar. Ich dachte, das steht schon fest. Nee, das war ein Gerücht. Also ich weiß nur, dass es das ein Gerücht ist. Man hat rausgekriegt, dass Warner Brothers bzw. New Line sich eine neue Internetdomain oder einen neuen Titel hat registrieren lassen, der sich da nennt The Hobbit Into the Fire. Und es gibt so eine Fanseite von Tolkien und den ganzen Hobbit-Filmen oder überhaupt Herr der Ringe-Filmen, das nennt sich theonering.net und die haben halt das Gerücht gestreut, dass es eventuell so sein könnte, dass der dritte Hobbit-Film, eigentlich sollten es ja zwei sein früher, dass der dritte Hobbit-Film sogar nochmal geteilt wird in zwei Teile. Und also ich persönlich kann mich momentan nicht damit anfreunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Würde ich sehr schade finden. Weil das für mich eine noch künstlichere Streckung wäre des Ganzen, weil das ist wirklich, auch wenn man die Appendices dafür nutzt, also die Anhänge vom Herrn der Ringe da, um die Geschichte noch weiter auszubreiten, aber irgendwann wird's auch albern. Wenn's gut ist nachher, wenn's Sinn macht, dann nehme ich alles zurück. Dann will ich hier nichts vorverurteilen, aber so. Ja, wenn wir jetzt da anfangen, sag ich mal, könnte man auch wieder vor allem Podcast mitfüllen. Elemente, die im Buch nicht drin sind, die jetzt mit aufgenommen werden, also die Geschichte erweitern, haben sich auch viele drüber aufgeregt. Ich finde, es passt rein. Stichwort Tauriel, ne? Tauriel, Sprichwort, Mann, ey. Der Azog, ne? Azog. Hm? Azog. Azog, der Schlechter, der dieser komische Super Ork da, der bleiche Ork, der ist auch nicht drin. Ja, auch, ja, dass Legolas auch auftaucht. Ja, der. Einer der größten Sachen, sag ich mal, die im Buch nicht drin waren. Legolas, sonst würdest du ja auch beim Herr der Ringe irgendwie schon merken, dass sie sich irgendwie mal kennen würden. Und ja, passiert einfach nicht. Also. Ja, stimmt. In der Endszene vom Hobbit, vom Herrn der Ringe, als Moment, ist Legolas auch mit auf das Schiff gestiegen? Nee. Mm-mm. Der ist ja Bilbo nie begegnet im Herrn der Ringe. So richtig. Doch, eigentlich schon. Und zwar im Bruchteil müssen die sich gesehen haben. Ja, hätte Fahrradkette, haben sie auch. Richtig. Ja, also nicht, dass man es gesehen hat, aber theoretisch könnte ich mir sonst vorstellen, dass Tolkien das mit ins Buch aufgenommen hätte. Ja, ja. Theoretisch, wir wissen das nicht. Gut. Und tatsächlich, zu guter Letzt, das letzte Thema, ganz kurz noch angeschnitten für heute, ist tatsächlich, 2014 wird es eine ganz neue Gabriel Burns Folge geben zum Thema Hörspiel. Gabriel Burns Folge 42, Träume vom Schneiden. Wird am 30.05. erscheinen. Viele haben mit April gerechnet. Es wird dann doch erst Ende Mai. Es war ein bisschen schräg, die letzte Folge, die letzte richtige Hörspielfolge, die ich habe von Gabriel Burns, ist die Folge 39 und jetzt sind wir bei Folge 42, was ist da passiert? Richtig, Folge 40 war ein Soundtrack, den man mit in die Folgennummerierung mit eingebaut hat und Folge 41 war das zweite Hörbuch, war die Vertonung des zweiten Romans, Verehrung als Hörbuch. Was man auch mit in die Nummerierung der Folgen mit reingebaut hat, was ich ein bisschen schräg fand, aber scheint ja alles Sinn zu ergeben. Wie gesagt, Folge 42 ist die erste richtige Story-Folge aus dem Jahr 2014, die jetzt kommt, nach fast einem halben Jahr wieder. Freue ich mich persönlich ganz, ganz großartig drauf. Allerdings ein bisschen Bammel habe ich schon, dass sie es langsam aber sicher wahr machen, dass Gabriel Burns tatsächlich nur 50 Folgen ausgelegt ist, dass sie jetzt versucht haben, durch das Einbauen des Soundtracks und des Hörbuches versuchen, halt irgendwie auf 50 Folgen zu kommen. So langsam aber sicher nähert sich ja auch die Gabriel Burns-Geschichte so einem unsäglichen Höhepunkt, der eigentlich viel schlimmer gar nicht mehr werden kann. Ich muss dringend weiterhören. Ja, muss man mal sehen. Also, was mich auf jeden Fall freut, nach über fast 3 realen Jahren, oder ist es meinetwegen auch schon bald 4 Jahre her, ich weiß es gar nicht, nach so langer Zeit, endlich mal wieder alle Hauptcharaktere in einer Folge. Steven Burns wird wieder zu hören sein. Das ist sehr cool. Aaron Cutter als großer Bösewicht von Vancouver wird zu hören sein. Also der Produzent der Hörspielserie, Volker Sassenberg, wird wieder eine Sprecherrolle kriegen. Der spricht den Bösewicht Aaron Cutter. Beziehungsweise den Hauptbösewicht der Fahlen, der Bösen von Vancouver. Und alle anderen Hauptdarsteller, namhafte Hollywood-Sprecher, werden auch in diesem Hörspiel wieder da sein. Die Sprecherliste ist veröffentlicht worden, der Klappentext ist veröffentlicht worden. Es scheint alles zu einem Showdown zu kommen am ersten gefallenen fahlen Ort, was Vancouver war innerhalb des Gabriel Burns Universums. Das ist etwas, worauf man sich freuen kann, glaube ich. Sie können nur vieles richtig machen. Ich freue mich ganz tierisch drauf, dass es Gabriel Burns 42 kommt. Ansonsten ist in der letzten Zeit eigentlich kein wirklich tolles Hörspiel erschienen, was ich mir zugelegt habe. Ich höre momentan eine ganze Menge Hörspiel-Podcasts auch so also Radio-Hörspiele, die kommen. Da kann man immer wieder auch mal ganz gut produzierte hören. Wie gesagt, der WDR-Hörspielspeicher, den kann ich an dieser Stelle empfehlen als gute Quelle für kostenlose, gut professionell produzierte Einzelhörspiele. Und wir haben noch einen Tipp gekriegt über den PlayStation Gentleman Club, dass es da wohl eine englische Hörspielserie gibt, die so ein bisschen so ähnlich, glaube ich, was wie The Walking Dead irgendwie ist, da muss ich mal reinhören. Okay. Haben wir irgendwie so einen Tipp gekriegt in Stimmt. so einem Kommentar. Das würde ich mal machen. Wenn das super ist, dann werde ich das hier im Podcast mal genauer vorstellen. Das scheint ganz gut zu sein. Ansonsten haben wir jetzt so die Entertainment-Themen durchgearbeitet. Und wir sind am Ende. Zeit ist knapp. Wir haben noch beide was vor. ich muss jetzt hier gleich was zusammenlegen. Nein, Quatsch. Das ist was Schönes, ja. Ich werde gleich die Bremer Osterwiese besuchen. Ja, sehr gut. Das ist das beste Wetter dafür. Ja. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß. Heute Abend viel Spaß bei Spray TV, ne? Gucken. Ach nee, gibt's gar nicht, ne? Auswärtssticker. Doch. Dadurch, dass der Zug fährt, also was ich vorhin erzählt habe, ja, 500 Fans irgendwie mit dem Zug unterwegs, ist das Medienteam im Teilen sogar mit. Und es wird heute Abend das Auswärtsspiel im Bietigheim übertragen. Nicht qualitativ so gut, wie es wenn zu Hause ist, also mit 3 bzw. 4 Kameras, sondern nur mit einer Kamera, aber auch wieder mit Moderator, Spielstand und Zeitanzeige wird wahrscheinlich auch nicht mit drin sein, weil die Technik vor Ort einfach nicht da so vorhanden ist, ne? Ja. Aber wie dem auch sei, wir haben es mal wieder geschafft, einen Nachgedacht-Podcast aufzunehmen, der verflixte 7. Endlich, ab jetzt kannst du noch besser werden. Bald kommt der verfluchte 8. Der verfluchte 8. Und bald sind wir beim 10. Hörspiel, ich immer mit dem Hörspiel-Podcast, Mann, beim 10. Nachgedacht-Podcast, 10, die Zahl der Verkommenheit. Genau. Der Vollkommenheit, nicht der Verkommenheit. Oh. Und vorher kommen aber noch die 9 fahlen Folgen, ne? Die 9 fahlen Folgen, genau. Nee, die 9 Pforten. Die 9 Pforten des Glücks. Ja. Oh Gott, ey. Wir sollten mal abends Podcast aufnehmen. Schönen Feierabendbier dabei. Das könnte amüsant werden. Amüsant. Ich habe viele Podcasts schon gehört, wo die Leute sich wild betrinken und dann da rumrülpsen. Das geht ja gar nicht, ne? Nee. Das interessiert, glaube ich, dann auch nicht. Das interessiert auch keinen mehr. Dann schalten die auch nie wieder ein. Nee, also von daher fangen wir damit jetzt nicht an. Auf jeden Fall bedanken wir uns fürs Zuhören. Würden uns freuen, wenn ihr uns weiterhin abonniert, die Treue haltet, uns auf iTunes hinzufügt, abonniert, uns vielleicht einen Kommentar da lasst, wenn ihr dazu keinen Bock habt, aber immer wieder mal regelmäßig reinhört. Oder uns folgt auf Google Plus, da sind wir mit unseren Realnamen zu finden, die ihr auch im Impressum des der Internetseite beziehungsweise der iTunes Podcast-Seite findet. Da könnt ihr mal gucken. Zumindest meinen Namen findet ihr da, den von Sören könnt ihr ja ein bisschen suchen. Vielleicht will er das auch gar nicht, dass er gefunden wird. Ich weiß es nicht. Ich verstecke mich einfach. Ja, genau. Und wenn es irgendwas gibt, nehmt Kontakt auf, wir nehmen es mit rein und freuen uns, wenn wir das nächste Mal wieder da sind. Genau, wir freuen uns. Definitiv. Alles klar. Alles klar. Alles gut. Tschüssi. Ciao.